meine Damen und Herren, blättern wir für Sie und mit Ihnen im Buch der Träume. In unserer Reihe Abenteuer Innenraum, Reisen in ein fremdes Land, entführen wir Sie in die Ursendung einer Tondichtung für Stimmen von Menschen, von Tieren, von Landschaften, für Geräusche, Klänge und Musik. Der Autor und Realisator Ronald Steckel, Wahlberliner seit 1969, veröffentlicht seit 17 Jahren fantasievolle Radiokompositionen. Er erhielt 1988 für sein Hörstück »Der neue Berliner Totentanz« den Förderpreis der Berliner Akademie der Künste. Wir wünschen eine bunte Traumreise. Buch der Träume. Eine akustische Dichtung von Ronald Steckel. Ein Flug, ein Feuer, ein Flammenwurf, ein Sternenstrich. was Irres über den Rücken der Erde. In greisender Doppelsichtigkeit verrichtet. Gibt dem Hoffnungsvolleren eben die große Aufgabe in die Hand. Die Menschheit soll einmal ein Raum werden, der die ganze Erde überschattet. Der die ganze Erde überschattet. Mit vielen Milliarden Früchte wirken soll. Und die Erde selbst soll zur Ernährung dieses Baumes vorbereitet werden. Thank you. Aufrichtigkeit, Entschlossenheit, Tapferkeit. Ist im ganz Kleinen. Die Gehirnhälften, die Ohren, die Hände, die Füße, Atom. Im kleinsten, im dünnsten Punkt der Materie, Elektron, das Herz, Tod, die Milz, der Magen. Dünnster Punkt. Der Blinddarm. Und alle Arterien. Venen. Nervenstränge. Lymphbahnen. Tod. Das Herz. Null. Du Tölpel. Affe mit Gottkomplex. Und er weiß es nicht. Und niemand weiß es. Niemand wird es je erfahren. Die Gehirnhälften. Null. Höre die Engel singen. Ehe du Asche wirst. Genaue. Nun. Träume. Amen. Tod. Teilen. Ihm nach. Raum. Ja, okay. Alle leben, empfangen einander und sind einander gesandt und sind einander Wunder und sind einander unbekannt und sind einander Überkraft und sind einander Botschaft und sind einander Arbeit und sind einander Streit. Alle leben. Thank you. Das Wesen der Musik. Das Wesen der Musik ist die Wiederholung des Themas. Innova fährt Animus mutatas dicere formas. Corpora dicaptis nambus mutatis et illas. Adspirat meis prima quap origine mundi. Ab mea perpetuum deducite tempora carmen. Thank you. The dance, the magic, in some way the contours. I was standing quite close to process. Mind to world around. All talk, Saber. My boost won't move. I feel as old as yonder elm. Dark hawks hear us. Null fünfzehn. Thank you. Wir verlassen jetzt den Augenblick. Zeit. Entsetzen eine Ruhe. Es steht geschrieben, früher oder später, an diesem Tag oder an einem anderen, ich oder mein Nächster. Ein Atem vom Wind der Verwandlung und die hellen Augen sind dunkel. Wir werden gesehen haben. Wir werden gesehen worden sein. Es meistens nicht so, dass es dir. Sie hörten Buch der Träume, eine akustische Dichtung von Ronald Steckel. Mit Texten von Gottfried Benn, Friedrich Nietzsche, Hans-Henny Jahn, Ovid, John Cage, James Joyce, Heimrat Becker und Zhuang Zi. Digitaltechnik: Christian Kühnke und Angelika Körber. Premixes: Heiko Rüsse. Regieassistenz: Maximilian Schäfer. Komposition und Regie: Ronald Steckel. Produktion: Norddeutscher Rundfunk und Deutschlandradio Berlin 1995.